Sitzen zu den Füßen Jesu, oh, welch Worte höre ich, sel'ger Ort in seiner Nähe, lass mich weilen ewiglich. Sitzen zu den Füßen Jesu, denk ich seiner Führung nach. Unermesslich mir mein stolzes Herz brach. Sitzen zu den Füßen Jesu kann ein Mensch wohl sehr gern sein. Hier leg ab ich Sünd und Schmerzen, hier zog Gott ins Herz ein. Gern sitz ich zu Jesu Füßen, klag ihm alle meine Not. Hier schenkt er mir volles Leben, führet mich bis in den Tod. Segne mich, mein Jesus, segne, da ich dir zu Füßen lieg. Schau in Liebe auf mich nieder, gib mir alle Zeit den Sieg. Gib mir, Herr, die wahre Demut, halt mich heilig, wie du bist. Lass mich wandeln deine Wege mit dir, Heiland Jesus Christus.